Die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Rosenkavalier vorfahrt. In Todes Namen! Wer ist geziemet, dass vor der Tür sie sich begegneten? Wenn ich wiederkomm, so führ ich einen Herzogen bei der Hand. Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verdienst erhöhen und in den heiligen Ehestand führen. Jetzt steckt der Wald, der Xaver und der Ante springen hinten auf. Opfer ich dir in Demut mein Herz in ich mich demütigen. Die halbe Stadt ist auf die Füße. Demütigen und recht bedenken die Sünde, die Schuld, die Niedrigkeit, die Verlassenheit aus dem Schleier. Ein von dem Balkoner, ein alter Mann sitzt oben auf der Laterne. Er kommt! Thank you. was wie alt euer Leben sind. 17 Jahr und 2 Monat. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavia, Maria Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Hyacinth. So gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was. Was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma Cousine. Quelqu'un, weißt du den Namen? Oh, wir nennen ihn halt seine guten Freunde und schöne Damen, denke ich mir, mit denen er recht gut ist. Ich freu mich auf sein Rot und freut er sich auch darauf. Und er hatte leicht noch gar nicht dran gedacht, um sie. Denkt ihr, es ist doch was anderes als der ledige Stand. Stehen, der grobe Ding, und das ist mein Zukunft. Und wenn das stimmt, mich, ist er auch, oh mein Gott! Sie liebt mich! Wenn er dir von vorn nicht gefällt, schon nur den Lampen! So schallt dir von rückwärts an, den Blonden, da wirst du es sehen, Dorn, was dir schon gefallen wird! Ich werde mit Fingern messen, was ich dir schon sehen will! Ich muss wissen, was ich dir schon sehen will! Und seine Meinung gekommen, dann auch sehen! Und sie ist ein Kurs, die ich schon gewinnt! Belieben jetzt vielleicht ist ein alter Tokaja. Brav, Ferdinand, weiß, was ich gehört. Servier dein alten Tokaja zu einem jungen Männer. Adeligen immer zeigen, dass nicht für unseresgleichen sich ansehen dürfen. Muss mir was von Herablassung dabei sein? Ich muss deinen Lieben sehr bewundern, hast wahrhaft große Weltmanieren, könnt seinem Ambassadeur vorstellen, heute oder morgen. Ich hol mir jetzt das Mädel her, soll uns jetzt Konversation vormachen. Damit die Sibis sie beschlagen ist. Nun plaudern sie uns eins, mir und dem Vetter Pavel. Sag sie heraus, auf was sie sich halt in der Ehe am meisten freut. Ich gehe hin. Ah, wohin denk? Kommt sie da ganz nah zu mir, dann will ich ihr erzählen, wohin denk. Der Leibbrabel, das man gegen ihren Zeremonmeister sollt hervortun, mit Bipado und Emotion. Wieder weg, auf Respekt. Wahrhaftig und ja, wir will mir das Messer. Mir auch nicht. Da sind sie, wieder ganz und gar wie ist mir denn? Das ist ein Herr, autorisiert in ihrer Wahrheit, mein Zoffer, als wäre sie. Das alle bürgerliche Neider will verbieten, sie haben verbieten, was sie verbieten. Dafür wollte ich mein Lächeln ausgeben, eines Zähles Recht. Sei sie gut. Geht euch so wie am Schnür, ganz meinermaßen, Schulter wie Händer. Und's morgen noch, das macht nix. Aber weiß, mit einem Glanz, wie ich ihn estimier, ich hab ein Jo, und er genau ist Glück. Ich will euch sogar Riesenschäle! Nein, mir das Blut gar in die Wangen, das, was ich dir halt verbrennt. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Zärtlichkeit, die halb so glücklich machen meiner Seele. Dass ich ihn glücklich mache. Sie will es tun, ob sie daran denkt. Oder nicht. Das ist das alle bürgerliche Leiter mit verbiegt. Sie könnte noch von mir, weil es um mich so süß sein soll. Dass sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr, ganz wie sie im Lidl hast, kennen Sie das Lied? La, la, la, la, la, wie denn alles wäre sein mit mir, mit mir, keine Kammerdiene zu klein, ohne mich, ohne mich, jeder Tod ist so bald. Geschäfte jetzt, muss mich dispensieren, bin dort von Wichtigkeit. Indessen, der Vetter Tafer leistet ihr Gesellschaft. Wenn es jetzt Beliebe tät, Herr Schwiegersohn, natürlich wird's belieben. Hab nix da wieder, wenn du ihr möchtest eigern machen, Vetter, jetzt oder künftig hin, ist noch ein rechter Rühr nicht an, wenn rachts als förderlich, dem er sie neguliert wird, ist wie bei einem jungen, ungerittenen Pferd. Hat uns eben getraut, ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnt, dass ich ihn bitten könnt. Was ist, dass er mich bitte, mein Sachse, schnell um ein Wort, dass er mir halt hilft. Und er wird mir nicht helfen wollen, weil es halt sein Vetter ist. Nenn ihn Vetter aus Höflichkeit, Gott sei Lob und Dank, hab ihn im Leben und im gestrigen Tag in die gesehen. Sind voller Brandwein gesoffen und gehen aufs Gesinde los, 20 Mal ehrgeiz, Türke und Kurte. Voller von uns in Leute, wo sind denn die? Für uns zwei, oh, sag es noch einmal. Für zwei. Ich hab im Leben so was Das werde mir ja sehen. Oh, euer Liebten muss ich halt vermelden, dass ich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Ei, nicht, dass ich wüsste. Warum soll er es jetzt erfahren? Die Fräulein... Ei, er ist nicht froh. Er weiß zu profitieren. Mit seinen 17 Jahren, ich muss ihm gratulieren. Die Fräulein... Ich grottenlich, ich seh mich selber, muss lachen über den Filo, den Pudeljungen. Die Fräulein... Ei, sie ist wohl stumm und hat ihn angestellt für ihr Advokaten. Die Fräulein... Nein, nein, ich bring den Mund nicht auf. Sprich eher für mich. Die Fräulein! Die Fräulein! Die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein! Die sind die Kreuzerkomödie, wahrhaftig. Jetzt stoppiere ich, sonst reißt mir die Geduld. Die Fräulein! Kurz und gut! Die Fräulein mag ihn nicht. Sei er da, außer Sorg, wir schon lernen mich mögen. Komm sie da, jetzt nehm ihr gleich an ihrer Seite die Unterschrift zu geben. Um keinen Preis will ich am Vorhand, dass ein Heulein hat sich riesen und ein Kavalier so viel zu heiraten lassen in Zeit und Ewigkeit. Ein Kavalier, der Ritt ist nicht gehauen und nicht gestochen. Erlaub sie jetzt. Wenn nur so viel in ihm ist, von einem Kavalier, so wird ihm wohl genügen, was er gehört hat von mir. Gratulier sie sich nur, dass ich ein Aufzudrück daran mag sie erkennen, was ein Kavalier ist. Wird doch wohl ein Mittel geben, seinesgleichen zu bedeuten. Ei, schwerlich wüssten nicht. Ich mag die Mitnichten für einen Kavalier. Wahrhaftig wüsste nicht, dass er mich respektiert. Und wär nicht verwandt, es wär mir jetzt so schwer, dass ich mit ihm nicht übereinander käm. Komm sie, geh zu meinem Vater, der Teniper ist bereits der Nähe weh. Ich hoffe, er kommt vielmehr jetzt mit mir hinters Haus. Ist dort vielleicht ein Männergarten? Bewohne mir mir jetzt so nicht genehm. Lass mich den Notarin nicht warten. Wäre eine Frau für die Jungfrau Braut. Ein Sultan, er hat eine dicke Haut. Ach, dort in der, was sie damit nimmt. Ich weiß jetzt in sein Gesicht. Mit Achtung für eine Filou, eine Mitgefeger, eine übertriebene Lüge und schmutzige Wunde. Einen Kerl ohne Anstand und mich. Und wenn sein muss, gebe ich ihm Hosenfleck und Senier. Ich bin mit 17 Jahren schon wie ein voller Mund Bergott. Doch Gott sei Lob, man kennt in dieser Stadt den Mann, der vor ihm steht. Heut bis hinauf zu Kaisers Majestät. Man ist halt, was man ist, so brauch's nicht zu beweisen, dass das er sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei. Wär mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute dahin. Ach, wo stellt sich seine Bedingungen hinein zu fischen? Yeah. im Palais, das am Passieren wissen. Den Laufen und den Medikus geflogen, meine 10 teuren Pferd zu doch jetzt. Ihr habt denn niemand von meiner Livree dazwischen vermögen. Friedrich, dafür ein Schockbaum, lange Lacken, dass mir solche Schott passieren muss. In meinem weichen Stadtpalais hängt wohl von Eierliebden eines anderen Anstands mich versehen. Das schöne, freiherrliche Blut, was auf den Boden rinnt. Wo ich so eine ordentliche Metzgerei. Auch an so einem und hitzig Blut ist nicht zum Stillen. War mir von euer liebten, hochgräflichen Gegenwort all hier wahrhaftig einer anderen Freit gewärtigt. Er muss mich pardonieren, wenn er so maßen sehr betrübt über den Vorfall bin, aber außer Schuld zu einer mir gelegenen Tat erfahren euren Lippen vor dem Hergang aus ihrer freien Tochter. Da möcht ich recht sehr bitten, wie sie befehlen. Wem rät sie da von ihren Herzogkünften? Ich will nicht hoffen, denn mir keine Manier. Es ist nicht der Fall, sie mit nichten an dafür. Sieht ihn nicht an. Nicht mehr mit sie dafür um gnädigen Pardon. Sieht ihn nicht an. Nicht mehr mich um Pardon, liegt dort gestochen, steht bei ihr der junge Blamage. Auseinander, meine Ehe, alle Neid am Eid von Daviden und Klempner, auf in der Höhe, Herr Medikus, stirb mir womöglich. Sie heirat ihn, möcht euer Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, schein ich sich von hier zu retirieren und immer wieder zu erscheinen, hör sie mich. Sie heirat ihn, und wenn er sich verblutet, so heirat sie ihre Verboter. Heirat den Herrn und ich lebendig und nicht tot. Sperrt zuvor in meinen Körper mich ein. Ha, sperrt dich ein, sind Leute genug im Haus, die dich in Wagen tragen werden. Doch aus dem Wagen, ja, ich sitz neben dir und werde dich schon häuten. Gib halt dem verrammelten Namen statt Antwort. Ha, gib's Nein anstatt Ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster statt der Beine. Als mir aus meinen Augen nie mehr ein als Morgen auf Lebenszeit. Ich bitte sie um Pardon, bin doch kein Schlimm. Zeit. Sei so ruhig, ich lieb so anders, ich hoffe mich. Auf Lebenszeit. Ich nur den Vater aus den Augen. Auf Lebenszeit. Bin überglücklich, muss euer Liebten auch passieren. Oh, oh, Jesus Maria. Jetzt los. Ein Gefängnis! Lebenszeit. Ist gut. Ist gut. Ein Schluck von was zu trinken. Ein Wein, ein Bier, ein Hippogras mit Ingwer. So einen Herrn, so einen Herrn, zu richten, miserable, so einen Herrn, in meinem Stadtpalais, die Heimatin und bester Freier, bin man's genug, ist bin man's genug, ist gut. Küss ihm die Hand für seine Güte und Nachsicht. Der weiß ihm aus, ich lauf, ich bring ihm ein Großteils wett. Sein Aussatz. Was ich Satisfaktion ihm schuldig Spadi. Welcher Hutzbub das? Ich soll dich nur erwischen, erwischen, erwischen. Den bunten Finger sperr ich ein bei meiner Seele. Möchte man's nicht, dass ich die Mädel sein rebellisch aufbegehren nicht verspüret hätt. Es gibt auf der Welt nix, was mich so afflamiert und also vehement verliebt, so afflamiert. Weiß wie ein rechter Trutz. Ich hau die Zahnwälischer Führung, wart ich hau die Zahn, dass die Gott Hermenigus verfüge sie voraus. Mach ihr das Bett aus lauter Väterbitten. Ich komm, ihr aber trink ich noch. Ein Väterbett, zwei Stunden noch bist ich, wer Zeit lang haben. Meine Brille? Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Da. Herr Kavalier, wenn wir den Abend hätten frei, sie haben mir schon gefallen, nur geschaut habe ich mich. Die Antwort noch erschrift nicht. Kannst du mich? doch später. Also einmal, dann zum Schluss, sie wird auf Antwort. Dreht sie ab in Essen, schaff sie ihr Schreibzeug in mein Zimmer hin, da drüben, dass ich die Antwort dann diktier. Mit mir, mit mir.